Safe, ob es Rap-Shit ist, ist Johnny Moto, wer flotte mit Technik? Dieses Terroristen wollen wir bloß nur das Beste. Rein Genozid mit ne Mike, du trägst Weste. Doch baller auf MCs mit Großkalibern, die meinen, sie seien überdope. Ich rappe nicht, nein, ich fahre einfach nur überrum. Schalte dich bei Drive-By-Rap aus, weil niemand dein Rap braucht. Fick ich dich wie meine räudige Drecksbraut. Ich hab Glück, weil der Teufel nicht wegschaut. Nehme ich meine Glock und zeig gleich deine Crack-Frau. Zieh dir rein, wie ne Kante sie weghaut. Spit mit Gift auf MCs, es verbrennt ihre Netzhaut. Hier, und wenn ihr diesen Dreck glaubt, greife ich zum Besen und ich kehre dich kecklauch. Wie Laub, heb die Heckler, zieh drauf. Ein Schuss ist Rauch und Blut spritzt aus deinem Haupt. Du bist der King of Rap, damit sind wir cool. Denn der Deutschrap-Thron ist ein elektrischer Stuhl. Ich häng im Keller und zerfleisch am Mike. Du verbreitest Liebe, ich verbreite Blei. Du bist der King of Rap, damit sind wir cool. Denn der Deutschrap-Thron ist ein elektrischer Stuhl. Ich häng im Keller und zerfleisch am Mike. Du verbreitest Liebe, ich verbreite Blei. Wenn mit dir cool ist, muss man Feind sein. Du triffst den Zeitgeist, ich dein Scheißkopf für Uzi beim Drive-By. Niemand ist auf meinem Level, ich zerfick dich auf die Schnelle. Du nennst ein Genre-Klopfschiff, doch ich schick dich in die Hölle. Du bist ein Durchschnittsrapper, denn du bist ein Scheißrapper. Du brauchst einen Popschutz, ich einen Schalldämpfer. Ich bin der Coolste und box dich mit Johnny. Rap ist nur ne Nebensache, denn Mord ist mein Hobby. Spaß, du kannst dich fronten, denn du bist leider schwul. Du malst Bilder mit Worten und ich mit deinem Blut. Meine Crew ist ausschließlich im Internet präsent. Deine Crew ist Wack und hat das Schwul-Rappen-Patent. Du bist nicht wie ich, denn du bist nicht der Beste. Deine Tracks gehen ins Ohr, meine in die Fresse. Ich bin der Typ, der die Waffe lebt und geh in Flammen auf, wenn ich bei Tag nach draußen geh. Du bist der King of Rap, damit sind wir cool. Denn der Deutschrap-Thron ist ein elektrischer Stuhl. Ich häng im Keller und zerfleisch am Mike. Du verbreitest Liebe, ich verbreite Blei. Du bist der King of Rap, damit sind wir cool. Denn der Deutschrap-Thron ist ein elektrischer Stuhl. Ich häng im Keller und zerfleisch am Mike.